1. Am Abend erregten die beiden Engel Sodom, warend Lottem statt sass, als sie bemerkt, habe sich, ging ihnen entgegen und vernate sich tief vor ihnen. 2. Bat sie, in sein Haus einzukehren, dort zu übernachten und sich die fast zu waschen, damit sie am nächsten Morgen ihr Reis fortsetzen konnten, doch sie wollten zu nächst auf dem öffentlichen Platz bleiben. 3. Die jedoch beharrlich auf sie einredet, folgten sie im schließlich in sein Haus, wo ihnen ein Mahlzeit mit angesortem Brot zubereitet, die sie gemeinsam verzehrten. 4. Bever sie sich jedoch schlafen legen konnten, singleton die Männer der Stadt, so will young als Orchard Bewohner aus allen Vierteln Sodoms, das Haus. 5. Sie riefen nach Lotten verlangten die Herrscher der Männer, die bei im eingekehrt waren, sexuell gewalt gegen sie ausüben. 6. Lot trat darauf hin vor die Tür hinaus, schloss sie jedoch hinter sich ab, sein Gast zu schützen. 7. Appellierten die Männer und bat sie instandig, kein deratige Bosheit zu begehen. 8. Bot ihnen stattdessen sein bei den jungfraulichen Tochteren, damit sie mit ihnen nach Beleiben befahren konnten, solange sie den Männern unter seinem Dach keinen Schaden zufüten. 9. Die Mensch reagiert jedoch aggressiv, beschimpfte Lot als Fremden, der sich als Richter aufs Spiel, und droht ihm mit noch schlimmerer Gewalt, warend sie versuchten, die Tür auf zu brechen. 10. In diesem Moment griffen die beiden Besucher hinaus, zogen Lot zu sich ins Haus und verriegelten die Tür sicher. 11. Gleichzeitig schlugen sie die Männer vor dem Haus mit Blindheit, so dass die trotz großer Anstrengung den Eingang nicht mehr finden konnten. 12. Danach fragten die Männer Lot, aber noch weitere Angehörige in der Stadt habe, wie Schwiegersohn, Son oder Tochter, die in Sicherheit bringen muss. 13. Sie erklärten, dass sie den Ort vernichten würden, die Klagen über die Verfüllungen der Bewohner vor Gott so schwerwiegend geworden seien, dass sie zerstören gesandt habe. 14. Lot suchte darauf hin sein zukünftigen Schwiegersohn auf und forderte sie zum Verlassen der Stadt auf, doch dies hielten sein Warnung für einen Scherz. 15. Bei Tagesanbruch drangten die Engel Lot zur Eile und forderten ihn auf, sein Frau und sein Baden anwesenden Tochter mitzunehmen, nicht mit der Stadt unterzugehen. 16. Die immer noch so gut, ergriffen die Männer in sein Family bei den Handen und führten sie aus der Stadt, weil Gott Erbarmen mit ihm hat. 17. Draußen angekommen, befahlen sie sein Leben zu rennen, nicht zurückzublicken und nicht in der Ebene anzuhalten, sondern sich im Gebirge in Sicherheit zu bringen. 18. Lot jedoch bat sie darum, nicht so weit fliehen zu müssen, und osset sein Bedenken gegenüber diesem Plan. 19. Dankte für die erwiesen Gnade und Rettung, erklärt aber, dass das Gebirge nicht rechtzeitig erreichen können fürchte, vom Unheil einschalt zu werden. 20. Schlug vor, in eine hegeligen Kleinstadt zu fliehen, die unbedeuten genig sei, verschont zu bleiben, damit dort überleben kann. 21. Der Engel gewortim dies bitter und versprach, die genannte Stadt aufgrund seines Ursachens nicht zu zerstören. 22. Drangte Lot zur schnellen Flucht, die das Gericht nicht wollen kon, bever Lot dort angekommen sei, daher hielt der Ort den Namen Zor. 23. Als Lot in Zor eintraf, war die Sun bereit über dem Land aufgegangen. 24. In diesem Augenblick ließ Gott Schwefel und Feuer vom Himmel auf Sodom und Gomorra herabregnen. 25. Als zerstört die Stadt vollständig, mitsamt der gesamten Ebene, allen Bewohnern und der gesamten Vegetation des Lands. 26. Lots Frau jedoch missagte die Anweisung, schaut zurück und erstarrt augenblicklich zu einer Saltsaal. 27. Früh am nächsten Morgen kehrte Abraham und den Ort zurück, und dem Zuvor in der Gegenwart Gottes gestanden hat. 28. Als auf Sodom, Gomorra und die gesamte Ebene blickte, so dichten Rauch aufsteigen. Der Weider Quam eins Schmelzofens workte. 29. Bei der Vernichtung der Stadt in der Ebene dacht Gott jedoch an Abraham und rettet Lot aus der Katastrophe, warend die Ort, in denen Lot gelebt hat, dem Boden gleichmachte. 30. Später Verlius Lot Zoran Zog MIT Seinen Baden Tochten INS Geburge, DAA Sich in der Stad nicht mehr sicher fühlte, und bewohnt dort ein Hole. 31. Die Altier Tochter sagt schließlich zur Jüngeren, dass Vater Alt Isiend es auf der Oder Keenan Mann mehr Jeeb, der Nack Allgemeiner Sitter MIT Ihnen zusammenkommen kann. 32. SIE Schlug vor, den Vater MIT Wein zu beroschen und sich zu im zu legen, die Natch Kommenschaft ihrer Family Dirch in zu sitchen. 33. In Gina Nacht Gaben SIE im Wein zu trinken, worauf in die Altier Tochter sich zu im Legte, bemerkt jedoch aufgrund sein Zustands weder kommen noch gehen. 34. Am folgenden Tag forderte die Altier Tochter die Junge auf, es in der Kommenden Nacht gleich zu tun, nach dem SIE den Vater Ernut MIT Wein berauscht hatten. 35. So gaben SIE im Orchin dieser Nacht Wein, und die Junge Tochter legte sich zu ihm, wann das erscheinen oder überlassen des Lagers Warnarm. 36. Infolgedessen Worden bade Tochter Lotz von ihrem eigenen Vater Schwanger. 37. Die Altier Tochter Gebar einen Sohn, den SIE Mob nannte, a word zumstamvater des Volks der Moabiter. 38. Auch die Junge Tochter bracht einen Sohn zur Welten nannte in Benami, ist der Vorfahr der Hütigen Ammoniter.